Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 6.7. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oder wir sind hier live bei punkrockersradio.de. Zu Gast ist heute fast die ganze Band Tiptop mit dem Thomas. Ja, schönen guten Abend. Dem Nils. Nils? Nein, nee. Nein, den wollten wir erst mitbringen, aber der Nils. Konnte ja nicht kommen. Das ist immer noch der Olli, hallo. Olli, der Olli mit der dicken Jacke. Ich frage mich die ganze Zeit, wie kann man bei dem Wetter so eine dicke Jacke tragen? So dick ist die Jacke gar nicht und im Moment hält die mich gerade aufrecht und zusammen. Also wenn ich die Jacke ausziehen würde, würde ich, glaube ich, in kleine Teile zerfallen. Hä, es ist, Es war spät gestern. Ja. Oder heute Morgen früh. Bei ihm. Ja, was treibt euch her? Wahrscheinlich, das, weil ich dich angerufen habe. Ne? Wahrscheinlich, weil du gefragt hast. Ja, genau. Dass es doch schon wieder 8 Monate her sei, dass wir irgendwann hier zu Gast waren. Genau. Und da habe ich gesagt, das passt ja ganz gut. Zeit kriegen wir hin. Haben es dann auch gepackt und können gleichzeitig noch so ein bisschen, wie immer, unsere Eigenwerbung schalten und sagen, ja, wir haben bald wieder ein Konzert, aber in diesem Fall ein Unplugged-Konzert. Und haben gesagt, es bietet sich ja dann auch an, in der Sendung aufzutauchen. Ach, ihr macht auch bei dieser großartigen Unplugged-Reihe vom Sanuk Ballroom mit, ne? Genau, sonntags, nachmittags immer im Biergarten. Warst du da bei der Dumme August? Ich war da, ich habe gehört, das soll gut gewesen sein. Das aber ich war leider noch gar nicht da. Ja. Jetzt sonntags zu den Live-Konzerten. Ne? Nächstens spielt auch Kommando Petermann. Die teilen sich ja personell mit ein paar Leute miteinander, die beiden Bands. Mhm. Das ist Garant für gute Laune bestimmt. Ja. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber es wird sicherlich noch ein Konzert geben, was ich mir selber angucke, wo wir nicht spielen. Ja. Gerade eben haben wir ein nagelneues Lied. Das würde ich auch mal gerne sehen. Gerade eben haben wir ein nagelneues Lied gehört von der Band Silent Era oder Era oder Ire, keine Ahnung. Ich vertraue Ollis Englisch gerne, dass wir sagen Era. Era, ja. Shrinking Lines hieß das Lied und ja, wie gesagt, ich komme aus Oakland, Kalifornien. Kalifornien? Kalifornien, ja. Aha. Well, well. Das ist das Einzige, was ich weiß. Habe ich gerade noch gegoogelt. Das Oakland in Kalifornien. Weil das Plattenlabel, das hat mir eine E-Mail geschickt, hat aber irgendwie nicht für nötig gefunden, irgendwie zu schreiben, wo die Band herkommt. Und ich hatte eine Kappe von den Oakland Athletics, die ist mir auf einem Konzert verloren gegangen. Da spielten Panzerband und Dean Dirk. Ja, Wahnsinn. Zufälle gibt's. Das war in Düsseldorf. Ja. Ja. Nicht in Kalifornien. Nein. Hm. Ich wollte jetzt einen Übergang zu einem neuen Thema schaffen. Düsseldorf. Nein, nein, nein, besser nicht. Zu einem neuen Thema. Zu einem ganz neuen Thema. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Richtig, genau. Ja, so haben wir uns hier zusammengefunden. So. Der Motor läuft an. Aber der Kaffee ist immer noch nicht gekocht. Nee, gibt's auch keinen mehr heute. Ja, super. Küche ist zu. Das kann ja heiter werden. Ja. Ich schaffe das auf keinen Fall darunter zum Bütchen, wenn ich nochmal über die Nottreppe muss. Ah ja, du hast ja Probleme mit deiner... Ja, das ist hier echt eine Herausforderung. Ja. Ja, komm, dann machen wir musikalisch weiter. Ich habe da nämlich noch was gefunden, was Neues, nämlich die Band heißt Suicidas aus Barcelona. Ein Teil kommt, glaube ich, aus Wien. Mit dem Lied Tiempo para perder. Los días corren rápido, los años se van. Ja, du hast noch gar nicht verraten, wann euer Unplugged-Auftritt ist im Sonic Ballroom. Darf ich den Satz gerade noch von ihm zu Ende bringen? Ja. Und dann hat er seinen Hund Google genannt. Dann hat er was? Sein Hund? Ja, dann hat er seinen Hund Google genannt. Gut. Ja, okay. Das musst du nachher zusammenschneiden. Ja. Ich kann es auch gar nicht mehr nachvollziehen. Ich auch nicht mehr, keine Ahnung, um was es hier geht. Unser Konzert, nee, das verrate ich nicht. Hm. Nee, das ist am 17.07. Ich weiß gar nicht wann. Ich glaube, um 15 Uhr öffnet der Garten. Ja. Und um 16 Uhr oder sowas spielen wir. Größtenteils sollten dann bitte alle betrunken sein. Ja. Wir geben uns auch Mühe, das voranzutreiben in irgendeiner Form. Und ich glaube, wir spielen wie 8 Sets? 7? Ich weiß, 2 waren es, glaube ich, eventuell. Wir sind uns selber noch nicht so. Wir sind uns da selber noch nicht so sicher. Was ich cool finde an euren Live-Auftritten, dass du, Thomas, irgendwie jedes Mal einen neuen Text dir einfallen lässt für viele Lieder. Oder neue Strophen. Ja, oder wir schließen was an. Aber das ist dann, wenn den Anlässen geschuldet. Also, ne, wenn jetzt einer Geburtstag hat, bietet sich ein Geburtstagslied an. Wenn Silvester ist, bietet sich ein Neujahrslied an. Und ja, schießt du das aus der Hüfte raus oder bist du ein fleißiges Kerlchen und schreibst du das vorher auf? Nee, das ergibt sich von alleine. Wir haben ja ein Lied, das nennt sich Schreib's dir auf. Mhm. Und das Lied steht eigentlich dafür, dass wir nichts aufschreiben. Also letzten Endes haben wir, ja, oder war es so gedacht? Keine Ahnung. Wir haben es ja nie festgehalten irgendwie. Nein, Fakt ist tatsächlich, dass wir, glaube ich, in geschriebener Form die Lieder nur... ich glaube, ein immer wiederkehren, es ist doch der Sinn deiner Worte, ist mir Schnuppe, ich sehe vor mir nur Buchstabensuppe. Nee, achso, wir kennen unsere Texte auch selber gar nicht genau. Schreib's dir auf. Nee, es ist wirklich, also das ist jetzt kein Scherz, wir haben tatsächlich keinen Text irgendwie festgeschrieben in der Form, sondern die sind... die stehen alle so weit, die Strophen ändern sich auch nicht großartig, im Grunde ist da alles parat, aber bleibt im Köpfchen, kommt aus dem Köpfchen, nur die Titel stehen im Grunde genommen. Hm. Und mal so ein paar Stichworte, damit wir uns wieder erinnern, wenn wir mal irgendwie 6 Wochen nicht geprobt haben, dann haben wir manchmal Probleme, auch wenn es nur 5 Akkorde sind, die wir spielen, aber diese dann wieder zu finden und die Texte auch wieder auf die Kette zu kriegen. Das ist tatsächlich so. Habt ihr auch einen Proberaum? Wir haben auch einen Proberaum. So richtig. Ja. So richtig... ist luxuriös. Wir spielen aber im Proberaum ausschließlich Jazz. Ja. Mhm. Also Free Jazz. Vor allen Dingen sehr leise auch. Oftmals in bedächtigeren Tempo. Ja, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Nee. Und nebenan werden wir sowieso mal übertönt von der AC/DC Coverband, die alles wegbläst. Die ABCDs. Die ABCDs. Das ist der Hammer. Nee, wir haben tatsächlich einen Proberaum, den teilen wir uns noch mit ein paar anderen Bands hier aus Köln. Und, den Nobs. Den Nobs zum Beispiel. Keine Ahnung. Tipptopp? Ah, Tipptopp. Da ist auch noch eine andere jetzt mit drin. Echt? Ja, wo spielt denn der Ali noch mit? Deswegen ist da das Leergut immer weg. Ja. Also wir teilen uns den Proberaum noch mit der Band Ali. Mhm. Genau. Obwohl, der hat sein Equipment schon ziemlich auf Seite gestellt. Wir können ja jetzt gleich mal was vorführen hier. Ja, wir geben uns mal wieder Mühe. Entschuldigung, ich habe irgendwie gerade, ich krieg Allergie. Ja. Ja. Überlegen wir uns gleich noch was. Ja. Eines der Lieder, die wir irgendwann in Sendungen vor 10 Jahren mal gespielt haben hier. Ja, aber 17.07. nachmittags im Ballroom. Jeder kann was zu grillen mitbringen und ja, alles wird gut. Oh ja, ja, soll ich jetzt hier noch ein Lied spielen oder nee, komm, pack die Gitarre aus hier. Jetzt schon. Oh Gott, da haben wir gar kein Bier getrunken. Ja, das ist ja vielleicht sogar besser. Ich würde sagen, dann spielen wir aber eher den einfachen Klassiker. Ja, dann spiele ich nachher nochmal eins und dann machst du alles wieder wett. Achso, du willst spielen, das ist schön. Du kannst gleich das nächste. Dann machen wir einfach gleich ein Lied, das wir selber gar nicht kennen. Ah. Oder? Das macht Sinn. Ich halte das mit deinem Mikrofon. Ich versuche das mal ohne alles. Quietsch. Ja, wir versuchen es einfach, ne? Ja. Da ba da ba da ba da ba da da ba da ba da ba da ba da ba da ba da. Was ist nur mit dir los? Früher war alles normal. Da da da da da da da da ba da da. Aber mittlerweile denkst du schon gar nicht mehr. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da das hat gelitten unter jedem einzelnen deiner Lebensabschnitte. Und es tut mir leid, aber wir müssen diagnostizieren. Du bist so hirntot, so unglaublich hirntot. Einfach nur hirntot. Nach dem tausendsten Kettenfett war die letzte deiner Hirnzellen irgendwie weg. Und es tut mir leid, aber wir müssen diagnostizieren. Dein Körper läuft noch rum, aber ohne Gehirn. Du bist so hirntot. Oh, so hirntot. So hirntot. So hirntot. Am 17.07. im Sonic Ballroom Biergarten. Dankeschön. Ja, schön. Ja, stelle ich die Mikros wieder richtig. So. Wenn jetzt die Einschaltquote nicht nach oben gesprungen ist, ob dieses ja, akustischen Wahnsinns, ihr wisst, was auf euch zukommt. Ja. Ja. Aber noch ein Bier mehr, dann spielt der Olli Gitarre und wir denken uns was aus. So, Fucking Angry kommt jetzt mit Fuck Off von ihrer nagelneuen Platte. Hat das jetzt was mit unserem Spielen zu tun? Nee, gar nicht. Ah, nee. Dancing in the Streets heißt die Platte. Sicher. Und dann kam er plötzlich aus dem Wald rausgesprungen. Der Hund Google. Mhm. Ja. Ja, in Köln gibt es ja viele Wagenburgen. Also drei? Ne, vier sogar, ne? Es gibt einen, da war ich noch gar nicht gewesen. Der heißt irgendwie, der ist irgendwo in Kalk oder wo? Da hinten raus. In Kalk, ich kenne auch einen kleinen hinten, hinter Mülheim. Ja, wie heißt denn der? Sie hat, glaube ich, gar keinen Namen. Doch, da war letztens so ein Flyer irgendwie, habe ich in der Hand gehabt. Da war auch ein Konzert gewesen. Baulücke? Ja, sowas. Ja? Ja. Da eine ICE-Trasse, dann ein schöner Wohn, Osterinsel. Mhm. Ist der vierte? Wem gehört die Welt? Krefelder Straße. Ach so, dann habe ich das verwechselt. Wo ist ein schöner Wohn? Schöner Wohn ist unter der Zugbrücke. Das ist in Dorf gegenüber von der Claudius-Therme quasi. Dann habe ich das verwechselt. Da kann man eigentlich sogar mit dem Bus hinfahren. Ja, oder mit der Gondel. Ja, apropos schöner Wohnen. Ja. Ich fahre mit der Gondel über den Rhein. Das letzte Mal, wo ich jetzt vor dem Wochenende auf schöner Wohnen war, da haben wir es tatsächlich geschafft, mit drei Leuten uns dreimal in dieselbe falsche Bahn zu setzen. Und das Wetter war auch so schön. Wir sind die ganze Zeit nur über den Rhein gefahren. Die Linie 9 hat ja mittlerweile diese spaßigen Sitze, die so an der Seite angebracht sind und nicht mehr in Fahrtrichtung hintereinander. Also das heißt, du sitzt da wirklich dann so vor so einem Panoramafenster und das war so geil, wir sind da dreimal sind wir da hin und her gefahren. Ja, der muss ja immer warten, bis die nächste wieder kommt zum Zurückfahren. Ja, also es war im ersten Moment war die Aktion gar keine Absicht, aber wir haben uns halt auch mehrmals vertan einfach und sind nicht nach Deutz gefahren. Ja gut, also da war jetzt Sommerfest gewesen am Wochenende, ne? Ja. Von Freitag bis Sonntag. Ich hab den Sonntag noch miterlebt, auch mit zwei Bands. Ich erinnere mich allerdings nur an den einen Namen City Rats, die aus Israel dort extra aufgespielt haben. Dann war relativ schnell das Licht aus, aber es waren da auch schon Menschen unterwegs, die fühlten sich, glaube ich, alle wie neugeboren. Mhm. Es war ein Durchhaltemarathon, glaube ich, auch. Viel Programm ist da wohl passiert. Und auch noch bis in den Sonntag mit Verpflegung und Bier und Aktionen nebenher. Man konnte sich Jacken bedrucken lassen und so Sachen. Warum nicht? Das war recht angenehm. Man kennt allerdings auch dort deren Planung, die ja doch manchmal sehr spontan sein kann. Die Bands fingen an kurz nach Bier, also für mich schon eher... Es war schon schwierig. Ich hatte davor auch schon mehrere Tage auf der Uhr. Und ja, es war schön. Man kann das durchaus mal machen. Abschlusstag, Sommerfest, Bauwagenplatz, schöner Wohnen, Resümee, super. Alle Jahre wieder. Mhm. Ja, ich war letztes Jahr. War auch geil. Mittags spielen dann immer so komische, ne? So irgendwie mit Didgeridoo und Trommeln oder sowas. Ja. Und abends geht's dann mit Punk weiter. Ja. Es wurde diesmal, also am Sonntag wurde die Außenbühne bespaßt. Mhm. Das ist auch recht witzig. Den Abend davor hat es wohl noch ein Konfetti-Punk-Regen-Konzert gegeben. Ich treffe den morgen da, der war da auch schon was länger. Ich sag, Junge, wie siehst du aus? Du hast überall Papier an dir hängen. Also gestern war Konfetti-Konzert. Im Regen. Ja. Hat es gestern geregnet oder vorgestern? Doch, ja. Ja, zwischendurch auf jeden Fall immer wieder. Als ich das letzte Jahr da gestern war, nicht. Da haben sie nicht. Gestern nicht. Gestern nicht. Normalerweise regnet das immer, wenn ich da hingehe. Es regnet immer. Aber gestern nicht. War ja auch Sommerfest. Da haben sie mich aufgrund meiner Brille am Eingang, als ich reinging, irgendwie haben sie mich als Student beschimpft. Da habe ich gedacht, ja, eigentlich so mit Mitte 40 als Student noch irgendwie durchzugehen, ist auch geil. Also war es ein gutes Gefühl, oder? Oder wie? Ich habe mich wieder so zurückerinnert an Zeiten, als ich noch jünger war. Da wurde ich auch immer von irgendwelchen Hundepunks als Student beschimpft. Aber ich habe ja nicht mal Abitur. Ne? Tja. Das liegt halt an meinem... Kontaktlinsen? An meinem intelligenten Gesicht wahrscheinlich. Hast du mal über Kontaktlinsen nachgedacht? Willst du diesen Studentenstatus wahren? Kontaktlinsen habe ich mal nachgedacht, das funktioniert bei mir nicht, weil ich so komische Augen habe. Also ich bräuchte zwei Kontaktlinsen, eine von nah und eine von fern. Krass, also wieder 6 Millionen Dollar, Mann. Ja, genau. Und, und dann habe ich... Wo dazwischen siehst du noch was? Mit dem dritten Auge. Mit dem dritten Auge. Ich kann tatsächlich ein Buch lesen, wenn ich die Brille abnehmen, kann ich jetzt meine Hand, diese kleinen Fältchen in der Hand sehe ich rattenscharf. Na? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Monitor schaue, vom Computer, ist wieder alles verschwommen. Hm. Ja. Das ist es. Das ist es. Ja. Nicht schlecht. Ja. Ja, man kann nicht oft genug sagen, Leute, passt auf eure Ohren auf und auf eure Augen. Also apropos komisch spielende Leute, ich hatte den Fritz irgendwie vor einer Woche mal angesprochen. Ja, viel Karotten essen, ne? Ob der nicht... Kastenbass spielen möchte beim Unplugged-Konzert. Echt jetzt? Er hat gesagt, das muss ich mir mal anhören. Ja, geil. Das wäre auf jeden Fall witzig. Den Fritz kennst du, ne? Nee. Fritz? So ein Schweizer. Und ich weiß, der einzige Mensch, den ich persönlich kenne, der überhaupt Osterinseln, ja, der Kastenbass spielt. Mhm. Das ist ein Kastenbass. Ah, der Olli kann es bestimmt gleich noch besser erklären als ich. Kastenbass ist ein einseitiges Bassinstrument mit einem Stab, einer Seite, einem Faden. Ist eher ein dickerer Faden eigentlich, glaube ich, ne? Oder? Ja, so Schnur ist das. Und du kannst dann irgendwie, also der Stab ist locker. Ja. Und den kannst du auf der Kiste, wenn du den dort aufstützt, kannst du den hin und her biegen. Du, glaube ich, dadurch änderst du den Ton. Der, ja. Seite. Ja. In also der Schnur. Ja, das ist so wie Leute, die mit so einer Geige, mit so einer Säge spielen. Nee. Also jetzt will ich dem Fritz auch nichts Böses, das ist schon sehr speziell. Nein, das muss auch können, glaube ich. Das ist gar nicht so einfach. Hast du mal Säge gespielt? Ja, Säge ist ja auch schwer, ja, genau. Ja. Ehrlich gesagt, nein, habe ich noch nicht. Ja, ich denke mal, der Säge spielen ist auch schwer, ist aber ein einfaches Instrument. Ich konnte zwei Löffel zusammenschlagen, falsch rum, damit Takt halten und auf den Kamm blasen mit Alufolie. Schön. Mehr habe ich nie geschafft. Nimmst du an der Unterhaltung hier noch teil? Wer ist wo, was? Also ich? Ah, nee, ich kann euch nicht hören, ich habe meine Brille nicht auf. Nee. Hey, also jetzt ist aber mal langsam, dass dir die Schamesröte nicht schon längst, also... Ja, die sieht man Gott sei Dank nicht bei dieser Auflösung, ne? Die Band The King Blues habe ich jetzt hier im Programm. Das ist eine Band aus London. Die machen eigentlich Kalifornien. London, Kalifornien, ja. Ja. Die wo jetzt ausgestiegen sind aus Europa. Und die kommen so aus, ihre Wurzeln sind eigentlich eher so Ska und Akustik. Aber die haben jetzt auf ihrer neuen Platte, die jetzt dieses Jahr rauskam, auch ein paar Punkstücke drauf. Und da stehen die Amis ja drauf. Das Lied heißt Off With Their Heads. Jetzt möchten wir das hören. Ja. Ganz wenig Geld gibt es Akustikbässe. Ja. Ist aber. Taugen nichts oder was? Dann lieber eine Teekiste. Da gibt es schnell Probleme mit den Decken, wenn die billig sind. Durch die höhere Spannung der Saiten oder sowas. Ach so, da reißen die Decken immer. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das ist quasi Wegwerfprodukt. Ja. Mhm. Ja, wie die Gitarre hier, ne, auf der ihr geklimpert habt. Das ist ja auch so eine super Billo-Gitarre. Es gibt, glaube ich, gar keine billigere Gitarre als die auf dem Markt. Vom Aldi? Nee. Thomann. 39 Euro. So, aber erfüllt er ihren Zweck. Ja, ist ne? Ja nicht dramatisch. Ja, und da ist ja nirgendwo hin mitnehmen, sondern die bleibt ja immer nur hier stehen. Passiert ja nichts. Hoffentlich. Jetzt, also selbst meine E-Gitarre, ich glaube meine Akustikgitarre, die ist total durchgeschrammt, aber noch sehr hochwertig, weil die von meinem Kommunionsgeld damals erworben wurde. Aber die E-Gitarre, die ist auch relativ günstiges Produkt. Deshalb reißen auch permanent die Saiten dann dran. Ja, da kann man natürlich auch bessere Saiten aufziehen. Ich habe die... Hört mal was über das Mikro? Ja, ja. Ist jetzt der Olli spontan. Wir haben uns überlegt, den Fritz vielleicht einzuladen an dem Gig, an dem wir spielen, uns zu begleiten, denn wir haben gerade erfahren, Teekistenbaster ist das Instrument, das wir gerne haben wollen würden an diesem Abend. Was der Olli da spielt, kenne ich selber nicht. Und wenn der Rüdi Lust hat, wäre es nett, wenn er auch mal spricht. Du kannst dir ja auch was ausdenken, es ist gar keine Kunst. Wir machen einfach weiter und haben Lust, unsere Musik zu verbreiten. Und zwar unter die Leute, ohne Frust. Ich weiß nicht, was am 17.07. passiert, aber wir werden versuchen, alles zu geben. Wir haben bis jetzt noch immer keine Ahnung, wie grundsätzlich, was wir spielen. Aber ihr könnt euch gerne dran laben und nebenan auch noch grillen. Während wir spielen, ihr müsst uns gar nicht zuhören, ihr könnt dabei chillen. Wir nehmen das nicht wichtig. Wir nehmen das nicht wichtig. Ja, es ist richtig. Musik ist uns wichtig. Musik ist uns wichtig. Und Bier trinken. Bier trinken. Ja. Auch ab und zu. Ja, super gut. Machen wir weiter mit einer Band aus Bochum. Aber der Bassist und Sänger kommt ja aus Groß-Ehrenfeld, nämlich der Dave. Ah, Kalifornien. Dave aus Kalifornien. Aus Ehrenfeld, Kalifornien, ja. Geil. Incoming Lehrgut. Heute ist Kalifornien-Tag. Incoming Lehrgut. Ist das das Codewort? Die Platte kam heute, kam auch dieses Jahr raus. Die heißt Dagegen mit dem Trend. Und ja, und das Lied heißt Unbrauchbar. Das Konzert war Ja, mein lieber Online-Redakteur, der Hoshi, hat mich aufgeklärt, gerade eben, dass das Lied schon in der letzten Folge lief. Das ist natürlich keine Absicht gewesen. Ich habe immer vor, irgendwie immer jede Sendung neue Lieder zu spielen, aber irgendwie kam man da jetzt irgendwie technisch. Aber passiert. Ab und zu passiert was unabsichtlich. Ja. So wie der Olga. Man kann ja auch nichts mehr rückgängig machen. Wenn man hier mit Praktikanten arbeitet, da kam sowas vor. Dann rollen halt jetzt Köpfe. Was soll's? Tja. Wir sagten schon, wie der Olga schon sagte, die fiel ja gar nichts ein gerade. Wir haben echt zu wenig Bier, ne? Im Grunde genommen. Oder ja, du sagst, du hast noch deinen selbst aufgesetzten da oben, den könnten wir gleich nochmal anpacken. Den vielleicht anpacken, zumindest einmal jeder anstoßen kann auf die 5083. Sendung, Jubiläum. Dann müsste ich mal langsam wieder einen neuen ansetzen, weil ich glaube, die Flasche kriegen wir heute Abend noch leer, da ist nicht mehr viel drin. Also ich sprach von einem, ne? Vorsichtig. Ja, ja. Nee, einem. Es ist wirklich nicht mehr viel drin, so wie ich das von hier aus beobachten kann. Ja. Das, ja. Ja. Was war denn euer letztes Konzert, wo ihr irgendwo gesagt habt, da fliegt mir jetzt der Hut vom Kopf? Der Hut vom Kopf? Oder da die Schädeldecke weg oder sowas? Wir waren erstmal froh, dass wir nachher Sound hatten. Das war auf der Osterinsel tatsächlich. Dem Osterinselfest, also dem anderen Bauwagenplatz, den wir vorhin mal erwähnten. Genau. Die wilde 13, der ist auch sehr schade. Wir wollten nicht, hat noch nicht funktioniert. Der Chaco hat auch ein Video gemacht, letzten Endes von dem ganzen Abend. Da sind wir auch drauf. Er hat wunderschön gefilmt. So ein Wackelvideo oder was? Nee, ist eigentlich ganz okay geworden. Ich habe das noch nicht gesehen. Nee, Sound der hat mir das quasi in die Dropbox geladen, musste es jetzt wieder rausnehmen, weil es zu groß war. Das wird jetzt eine lange Erklärung, aber, und ich konnte es nicht runterladen in dem Moment. Oje. Und somit haben wir es jetzt noch nicht, aber er hat es noch für sich und dann müssen wir mal schauen. Es war sehr schön. Wir kamen auch so mit Einspieler. Ich kann mich an den Abend kaum erinnern. Ganz toll gemacht. Wir haben, glaube ich, zeitig angefangen, Bier zu trinken und haben die technischen Probleme ignoriert. Wir haben die technischen Probleme ignoriert, genau. Und irgendwann zum Schluss, da kam noch, wer war hier, der Daniel, kam noch und hat noch Beatbox gemacht. Da haben wir noch, also wir sind vom Punk schwer in den Hardcore-Rap reingegangen. Ja, gegangen. Das war geil, ja. Da kann ich mich noch sogar noch dran erinnern. Das ging noch heftig ab. Wir haben erstmal angefangen, die ersten beiden Lieder zweimal zu spielen. Weil niemand was gehört hat, glaube ich. An die technischen Probleme kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Nee, wie die meisten hinterher nicht mehr. Ja, das ist ja eigentlich auch Aufgabe des Mischers. Wir haben quasi vorab die Leute schon mit einer öffentlichen Probe gequält und dann haben wir den ganzen Salat nochmal gespielt. Ja. Wo war ich an dem Abend? Links von mir. Tatsächlich. So soll das sein. So soll es sein. Aber also ich fand es, mir hat sehr viel Spaß gemacht, war ein schönes Konzert. Soundmäßig ist ja immer schwierig auszusteuern, weil ne, halt draußen, aber dafür... Da bedanke ich mich auch bei der Dagi, dass die mich nach Hause geschleppt hat. Aber dafür hat es nachher wirklich noch gut funktioniert. Und da kam ja auch noch ganz, kuriose Bands aus, eine kam von Gott weiß woher. Spanien? Nee. Chile? Nee, eine kam aus der Schweiz irgendwoher, meine ich. Mhm. Tatsächlich? Ja. Nein, die waren aus Österreich. Oder Österreich? Die waren super. Stimmt, aus Österreich. Sehr nette Leute. Dann eine Band tatsächlich irgendwo aus Lateinamerika oder so. Meine ich, war auch noch da. Chile. Ja, und da hat noch sehr beeindruckend nachher 3-4 Lieder, ein 10-jähriger Junge hat da auch noch Schlagzeug gespielt. Irgendwie, was ziemlich geil war, mit Kopfhörern auf. Den haben die, das hast du, glaube ich, noch gesehen. Ich glaube, die letzte Band oder so. Nein. Der Kleine hat 3-4 Lieder mitgespielt, aber es war schon ziemlich geil. Also das hat Spaß gemacht, weil er hat es auch gut gemacht. Ne? Also war jetzt nicht irgendwie so von wegen, ja, wir lassen den Jungen mal spielen, sondern der wusste, was er wollte und konnte es auch. Ne? War cool. Ja, genau. Und dann auch übrigens der Fritz auch hinten gespielt auf der kleinen Bühne. Mit dem mit der Teekistenbass, wie wir eben erfahren haben. Auf dem kleineren Platz an der kleinen Bühne. Ach so, ja, um das nochmal zu betonen. Aber ich glaube, da sind genauso viele Leute wie vorne, oder? Das hat damit nichts zu tun. Ja, aber auch sehr zu empfehlen übrigens, Osterinselfest, wer es noch nicht kennt. Mhm. Ja. Besucht euch alle untereinander. Genau. Ist immer sehr schön. Ja. So, wir machen jetzt musikalisch weiter. Ich hoffe, das Lied habe ich in der letzten Sendung nicht gespielt. Dafür gibt es ja die Lieder hier, ne? Aus keinem anderen Grund. Ich sollte Auweia spielen, habt ihr gemeint, ne? Juhu! Ja, ja. Weil nämlich eigentlich wollte ja einer von Auweia vorbeikommen. Genau, der Olli. Norbert. Norbert. mir groß angekündigt als Überraschungsgast. Ja, und überraschend. Dann, ja. Überraschend. Ja, ja, gestern war er noch in Verfassung, heute nicht mehr. Ja. Ja, das ist meistens so. Das ist der Grund, warum ich immer so Probleme habe, hier Gäste zu bekommen, ne? Weil die wollen ja alle irgendwie, aber dann haben sie dann halt plötzlich dann montags ja dann keine Zeit. Stimmt, das ist. Oder halt an diesem Montag nicht, nächsten Montag vielleicht, ja, aber dann diesen halt nicht. Hm. Was machen die denn so grundsätzlich? Ich sage jetzt mal Sonntag, keine Zeit. Wahrscheinlich planen sie halt immer weit ins Voraus und nicht können kurzfristig dann halt. Sollten wir nicht keine mal Termine Mittwoch einhalten sagen, statt Montag? Ja, gut, ja, die Sendung wird ja montags aufgezeichnet, ne? Und mittwochs ausgestrahlt. Ja, dann kommen, einfach mit, gut, dann kommen wir einfach mittwochs. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Seltsam. Musik. Ja. Oh, war ja. Oh, war ja. Punk Allah heißt das Lied von ihrer Platte. There's no freedom, there's no Scheiße. So, das waren Avaya. Ja, der Hoshi war wieder hier fleißig am Recherchieren. Das lief in Folge 697. Ja, kann passieren. Eigentlich gibt es ja mehr Punkrock-Songs als Pogo-Radio-Folgen. Da müsste ich eigentlich in jeder Sendung neue Lieder laufen lassen. Aber ab und zu wiederholen sie sich halt, wie alles andere im Leben auch. Der Thomas sucht jetzt gerade Schnapsgläser. Ich glaube, da musst du in der Küche, musst du irgendwie im Regal gucken. Ja. Da unten rein. Oha, ja. Ja. Was? Nee, da ist Dings, da ist so eine LED drin, die leuchtet dann. Ach so. Ja, das ist kein Dreck. Ja. Ein Dreck habe ich nicht gesagt. Ich vermute doch nicht, dass wir hier Schnaps aus dreckigen Gläsern kriegen. Nee. Außerdem, deshalb ist ja Schnaps ja auch desinfizierend. Absolut. Aus diesem Grund. Die sind in der, über der Spüle in diesem Gitter, hinten drin. Ja, da wo es scheppert. In der Zeit spiele ich mal was von Wasted. Ein nagelneues Lied, das habt ihr hier noch nicht gehört, wahrscheinlich noch nie gehört. Wasted ist eine Band, ich sag immer aus Finnland, aber ich glaube, eigentlich kommen sie aus Norwegen oder vielleicht auch doch aus Finnland oder aus vielleicht aus Dänemark. Deshalb sage ich jetzt einfach mal Skandinavien. von ihrer nagelneuen Platte The Truth Will Not Be Televised. Die kommt, glaube ich, erst im September raus. Habe ich jetzt aber vergessen, genau wann. Das Lied heißt The House That Fear Built. Jetzt werft alle die Kassettenrekorder an. Ja. Zusammen gerade, weil. Aber mit Teekisten was? Was meinst du? Hm? Was zusammen? Lieder? Ja. Ja, das geht mir ähnlich. Aber die zwei Akkorde habt ihr ja schon mal gespielt, die können wir ja nochmal spielen. Ja, oder ich sag gerade. Die schon mal gespielt? Die haben wir ja schon mal gespielt, ja. Können wir nicht nochmal spielen. Noch könnt ihr schon mal spielen, noch könnt ihr nochmal spielen. Müssen wir gucken. Ja, erstmal haben wir ja Schnäpschen, haben wir ja gesagt. Ja, gespülte Gläser werden überbewertet. Genau, heute ist auch. Was ist heute? Jubiläumsfolge, 761, ja. Ne? Ja, Tag des ungespülten Glases. Ach. Boah, es ist so ein Zahnputzzeug. Ne? Warum stehen die dann oben im Gitter, wenn die nicht gespült sind? Ja, die sind schon gespült, nicht. Aber manchmal da. Wie gesagt, ich habe halt nicht so gute Augen und das Licht ist auch nicht so gut. Aber du kennst doch unser Lied, wir wissen nicht, was wir spülen. Ja. So ungefähr. Boah. Boah, das ist echt krasses Zeug. Ist das dieser Schwedenkräuter? Ja, nee. Ja. Wow, da wird eine Erinnerung wach. Das war, den haben wir einzig und allein einmal in der ersten Sendung getrunken. Und nur weil ich die. Die Band genannt habe. Die Band erwähnt habe. Ja, genau. Da draußen fliegt ein Ballon oder bilde ich mir das ein? Das kann gut sein, ja. Oh ja. Ja, der Höhepunkt. Ich wollte nur ablenken. Der Höhepunkt des Abends, da draußen fliegt ein Pferd. Ich glaube, Ballon. In dem Fall sagt man Pferd. Ja. Boah. Ja. Oh. Wir geben uns wirklich Mühe. Wir tun das alles. Wir bleiben jetzt beieinander. Tun das alles nur für die Crowd. Ich durfte es ja schon als Kind trinken. Ne? Auf dem Zuckerwürfel habe ich das bekommen, wenn ich krank war. Schwedenkräuterschnaps. Mhm. Oh. Und danach wird deine Eltern, die wollten einfach nur, dass du die Fresse hältst wahrscheinlich. Brennt, ne? Das Zeug wirklich, wenn man den anzündet? Gib dem Kind mal ein bisschen Schwedenkräuter auf dem Zucker. Warum? Der ist krank. Also, ja. Wahrscheinlich nur am Schreien gewesen. Ja, und? So. Ich lebe noch. Hallo? Ja, gesund, fidel. Du hast ja wieder irgendwas gebrochen, ne? Du hast noch mit 40 für Studenten gehalten. Da war da was. Bänderriss. Ja, siehst du? Habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Als ich von der großen Bühne. So was hat der ständig? Ja. Der ist, weil ich bei Rock am Ring von der Bühne gesprungen bei unserem Konzert. Mhm. Wir haben da als Headliner gespielt. Mhm. Habt ihr eigentlich noch einen anderen Typen, der da bei euch Bass spielt? Wo bin ich da jedes Mal? Da standst du rechts von mir. Nein. Genau. Ja, nee, striktes Fußball. Ja. Einfach nur Fußball. So, jetzt machen wir nochmal. Geh mal bitte dein Mikrofon her, wenn du das. Ach so, okay. Dann mache ich das so. Ja. Dann kann der Rüdi reden und rappen. Ja, ich mach dir. Genau. Ach, das sind sogar die zwei. Dann steh ich gar nicht auf, denn wenn ich nicht betrunken bin, dann seh ich geradeaus. Ich muss mir meine Karten jeden Tag selbst trinken und euch alle schön zinken. Das ist eins der ruhigen Lieder. Und dazu spielen wir Zwei Akkorde reichen uns. Wenn ich dann betrunken bin, verlasse ich auch das Haus. Und die ganze Welt sieht so wunderbar blau aus. Und ich denk mir, ich mach mir hier noch eine auf. Geh dann wieder nach Haus und schreib mir etwas auf. Es sind die zwei Akkorden. Es sind die zwei Akkorden. Es sind die zwei Akkorden. Es sind die zwei reichen uns. Und wenn ich dann, ach nee, und wenn ich dann, hä, mal geh, ah, Moment. Und wenn ich dann mal trink, nee, Moment, der Text ging anders, ha, der Sinn, der hinkt. Und wenn ich nicht gerade betrunken bin, dann steh ich gerade auf und denk mir, hey, setz mich hin und schreib mir etwas auf. Und ihr nickt grad alle drauf. Und das Ganze nimmt von vorne seinen Lauf. Es sind die zwei Akkorden. Akkorde, die zwei Akkorden. Akkorde, die zwei Akkorden. Akkorde, die zwei reichen uns. Reichen uns. Und wenn wir dann am 17.07. für euch spielen, dann werdet ihr sehen, wir können noch ganz andere Sachen bringen, denn wer uns Saufplatte hört, der hat noch gar nichts verstanden. In Wirklichkeit spielt ihr dann nur die Wandern. Nein, ihr müsst uns live sehen, dann macht das Ganze Spaß. Wir werden trinken, ha, und haben dann den Spaß, weil, geben Gas, wenn wir den summen, wenn wir die Melodie, so wie jetzt brummen, wird der Olli grad für euch. Olli grad für euch, Olli grad für euch, Olli grad für euch, Olli grad für euch. Der Schnaps. Ja, schön. Ja, schön, schön. Wir sind so bedauerlich. Also wenn ihr davon nicht genug habt, dann kommt am 17. ins Sunny Ballroom. Ja, dann nimmt das Ganze aber ein bisschen Fahrt auf. Keine Sorge. Land auf, Land ab wird man bald von dieser herrlichen Sause sprechen. Wer sich noch dran erinnern kann. Wer sich noch dran erinnern kann, genau. Aber auch für die, die es nicht können, war es bestimmt schön. Mhm. Ach ja, kommen wir musikalisch weiter. Machen wir mal was Altes, also was Älteres. Wir spielen was von Robinson Krause. Eine meiner Lieblingsbands. Ich werde immer gefragt, was sind deine Lieblingsbands, weil du alle Bands scheiße findest. Stimmt gar nicht. Zum Beispiel Robinson Krause finde ich ziemlich cool, aber auch nicht alles. Aber dieses Lied finde ich sehr gut. Das heißt Focker 100 von der Platte Gyros Ramazzotti. Nie wieder Focker fliegen, nie wieder dazu schieben. Nie wieder Franchise-Videos sehen. Nie wieder Pickel kriegen, nie wieder Panik schieben. Nie wieder leere Portemonnaie. Nie wieder Shopping trinken, nie wieder Scheiß pro 7. Kein ZDF, kein ARD. Nie mehr den Unruf wählen, nie wieder Herzen zählen. Keinen Empfang auf Buchkabel. Nie wieder Klimawandel, nie wieder Drogenhandel. Kein Mitglied im ADAC. Nie mehr im Bierzelt schunkeln, nie mehr im Dunkeln munkeln. Yeah. Das waren die Band Robinson Crusoe. Aus Kalifornien. Ja, schon lange nichts mehr von denen gehört. Ich habe noch nie was von denen gehört. Nee, was wolltest du jetzt von mir? Ja, ich wollte irgendwie, habe ich irgendwo noch Papers? Egal, da sind sie. Willst du eine Filterkippe von mir? Nee, hör mal auf. Deine Ku Klux Klan Zigaretten. Hör auf. Ja. Die hatten im Kiosk unten beim Perser nichts anderes. Ehrlich? Quatsch. Der hat auch alles. Der hat auch mindestens 20 verschiedene Sorten Indianerkippen. Ah. Ja. Ja. Ja. Ja, genau. Also wir sprachen von unserem, was, A-Tempo? Ja, nee, wir wollten gerade ein bisschen reflektieren über die Sendung während des Liedes. Ob das jetzt eine coole Sendung jetzt bald war, die wir jetzt bald gleich fertig haben. Cool finde ich immer ein ganz schlimmes Wort. Ja. Ich sagte, es mangelt heute so ein bisschen an Kreativität, aber damit meine ich gar nicht die Sendung, sondern ich meinte so uns in unserer Performance. Wir sind ja auch nur zwei Drittel da. Stimmt, wir sind nur zwei Drittel da. Aber wir haben auch nur ein Drittel Schnaps getrunken. Ja. Ah ja, gut. Es sei verziehen. Also wir, wie gesagt, wir machen dann A-Tempo weiter. Ja, ich meine, Sätze bestehen nur noch aus Lückenfüllern, kann das sein? Ja, was anderes funktioniert ja auch nicht mehr. Probier doch mal das typische Fußballer. Also halt, ist halt so, ist halt was anderes. Ja, der Hoshi bringt noch irgendwie so, der will mir immer aus der Patsche helfen, wenn ich überhaupt nicht mehr weiter weiß. Der fragt gerade nach dem aktuellen Anlass. Aus aktuellem Anlass euer Lieblings-Bud Spencer-Film. Boah, den gibt's nicht. Nee, also den habe ich auf Facebook gelesen, dass dieser Bud Spencer irgendwie für die Forza Italia, für die Berlusconi-Partei angetreten ist. Und den darf man jetzt eigentlich gar nicht mal gut finden. Okay, also ja. Ich versuche das insofern mal zu finden, dass ich sage, ich habe den quasi als Kind. Du kennst auch jeden Bud Spencer-Film, oder? Ja, es gab ja nichts anderes. Aber ich muss jetzt sagen, ich könnte jetzt auch, also wenn es jetzt darum ginge, einen Lieblings-Bud Spencer-Film zu wählen, könnte ich es dir nicht sagen, weil den gibt es nicht. Dafür sind so viele, die sind ja auch völlig unterschiedlich. Ich war ja eher so der Adriano Celentano-Fan. Jeder Bud Spencer-Film ist ja auch anders. Ja, ja, Adriano Celentano mit Bud Spencer zu vergleichen, interessant. Die gleiche Zeit, auch Italien und so, ne? Ja, aber Bud Spencer hat nur mit Ornella Muti zusammengespielt, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Aber der andere. Der Adriano? Ja. Doch. Ja, der Adriano schon, ja. Der Celentano. Ja. Ja, das war hier mal wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 6.7. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder wir sind hier live bei punkrockersradio.de. Was geht so schnell? Wir konnten leider nicht alle Fragen beantworten. Tut uns leid, ja. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt Schluss und die nächste Sendung kommt vielleicht, eventuell, wenn es klappt, der Sänger von Schmutzstaffel. Die sagt dir wahrscheinlich auch nichts, die Band. Der wird dich besuchen. Ich bin so völlig umgeschlagen. Die habe ich letzten Donnerstag gesehen im AZ in Köln. Eine sehr gute Band und da freue ich mich schon drauf. Lieber, hörst du eigentlich Musik? Ja, ich höre auch schon Musik. Free Jazz. Ich habe auch von Schmutzstaffel gehört, aber ich habe Schmutzstaffel noch nicht gehört. Ach so. So, wir spielen jetzt noch am Schluss noch ein Lied von Inner Conflict. Das heißt mal sehen. Ja. Wiederhören. Wiederhören. Ja, dann auf Wiedersehen. Tschüss, macht's gut. Mal sehen, mal sehen. alle durchdrehen.